Robert Cross. Das Einzigartige an der Erscheinung des Karl Kraus, von ihrem Genialischen abgesehen, war die vollkommene Deckung von Mann und Werk. Er schrieb, wie Byrne einmal über Jean-Paul sagte, mit dem Blut seines Herzens und dem Saft seiner Nerven. Sein Leben abseits der Arbeit war Vorarbeit zu dieser und deren Ergänzung. Diente in nie erlahmender Leidenschaft der Bekräftigung des geschriebenen Werks, für das er an vielen hundert Abenden auch im Vortragssaal eintrat. Diesen nützte er später vor allem dazu, sein Erfassen und Erfüllen dramatischer Meisterschöpfungen in rezitatorischer Wiedergabe der geliebten Werke Shakespeare, Nestroy, Raimund, Offenbach, dem Missverstehen, dem Verfälschen und Verflachen durch das zeitgenössische Theater entgegenzusetzen. Hierzu legitimierten ihn seine schauspielerische Begabung, seine Musikalität, sein affektgeladenes Sprechorgan, der zarten lyrischen Schattierungen wie des großen dramatischen Ausdrucks fähig. Seine Kampfschrift Die Fackel, in den letzten 20 Jahren schrieb er sie allein, diente zum größten Teil der Reinigungsmission, zu der er sich berufen fühlte, nämlich der Aufgabe, die Flecken, die ihm sein Welttraumbild verhässlichten, die großen wie die winzigsten, mit der scharfen Säure seines Horns und Witzes anzugehen. Daneben gedieh eine reiche poetische und aphoristische Produktion und ein dramatisches Oeuvre, als dessen Gipfel die letzten Tage der Menschheit erscheinen. Eine danteske Fahrt durch die geistige Höllenlandschaft des Krieges. Kraus hatte den schärfsten Blick für das Niedrige, Lächerliche, Verlogene, Armselige, das sich in Drucklettern, in Buch und Zeitung manifestiert, und eine überlegene Kunst, es in satirisches Licht zu rücken, in ein Licht von erbarmungsloser, zerstörender Grellheit. Er war sich das Maß aller Dinge. Musste sich das wohl sein, um als orthodoxer Einzelgänger sein Gleichgewicht unerschüttert zu bewahren. Schwäche und Fehlbarkeit schloss er für seine Person so ziemlich aus und ließ sie bei anderen nicht als Minderungsgrund gelten. Er verstand es, sich Feinde zu machen, im zwiefachen Sinn des Wortes. Er modellierte sie in fruchtbarer Hassfantasie um zu gültigen Typen des kläglichen und verderblichen, das er mit nie befriedigtem Zorn ein Leben lang bekämpfte, hierbei wenig beirrt von den Einflüssen so nebuloser Sternbilder wie Objektivität und Gerechtigkeit. Tiefer als er ist kaum ein Zeitgenosse in den Zaubergarten der Sprache eingedrungen. An dem geheimnisvollen sich verflechten und ineinanderwachsen dessen, was dort in nie zu erschöpfendem Reichtum blüht, hatte er sein ungemessenes Entzücken. Er war Hüter im Bezirk des Geistes, erbarmungslos im Attackieren und Abweisen derer, die in den geheiligten Bezirk zu verunreinigen schienen. Liebe für das Große nährte seinen Hass gegen das Kleine, auch wenn dieses gar nicht anders sein wollte als klein. Er richtete das Ideal an der Wirklichkeit. Die ihm nahe kamen, unterlagen dem Einfluss der dauernden Hochspannung, in der sein Geist und sein Wille lebten, und die ihr Bezauberndes hatte wie ihr Bedrohliches. Vielleicht war es dieses Hochgespannte, dass seine Erscheinung für Hass und Liebe so unwiderstehlich anziehend machte. Karl Kraus darf nachgerühmt werden, dass er dem Besten seiner Zeit genug getan hat und, die Wendung anders verstanden, den Schlechten wahrhaftig auch.